Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. 4 Minuten sind wir hier unter uns im Radio und dann kommt das Fernsehen. Dann muss ich die Fernsehzuschauer auch noch begrüßen. Ihr seid da. Das ist schön. Wir haben eine Freitemennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Erster Anrufer ist Christoph. Ja, hallo Domian. 17 Jahre alt. Ja. Um was geht's? Ja, also wir hatten mal vor 3 Jahren telefoniert. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich war magersüchtig, ja. Also sehr stark magersüchtig. Mhm. Und da hatten wir halt telefoniert. Ja, und hat mir halt so eine Art Impuls gegeben. Jetzt sind ja 3 Jahre vergangen und also ich bin nicht mehr magersüchtig. Was ist denn passiert in den 3 Jahren, beziehungsweise nach unserem Gespräch? Ja, also ich wollte halt, hab mehr gegessen, also am Anfang noch ausgebrochen und so, ich hab mit ihm. Du warst Bulimiker, du hast es auch ausgebrochen. Wenn ich gegessen habe, ja sicher danach. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall angefangen mit Inlineskaten und das war, also ich kam nicht weit am Anfang, also echt nicht weit, ich hatte halt keine Kraft. Ja. Und ich wusste aber für mich, ich muss was essen. Mhm. Ja, und dann habe ich halt gegessen, ausgebrochen, gegessen, aber immer weiter gegessen. Ja. Ja, und ich kam halt mit den Inlinern immer weiter, immer weiter. Also, weil die Inliner, haben die eine wichtige Funktion gehabt? Jo, irgendwie schon. Wie viel hast du denn eigentlich gewogen damals, als wir uns unterhalten haben? Das waren zwischen 39 und 45 Kilo. Wow, das ist natürlich wenig. Da warst du ja in der Blut jung. Jo. Super jung. Okay, also du warst ja Inliner fahren, hast es nicht geschafft, weil nicht genug Kraft da war und hast dich dann so millimeterweise vorgearbeitet quasi? Jo, kann man so sagen. Und ja. Fahre ich sogar im Team. Jetzt fährst du im Team sogar? Ja, richtig Sport, Inlineskaten. Wow. Wie viel wiegst du jetzt im Moment? Jetzt wiege ich 79 Kilo rum. 79 bei einer Größe von? Hm? Bei einer Größe von? 1,85 Meter. Ja, ist doch Optimalgewicht, ne? Ja, ich mache auch richtig Sport. Also. Das hat also dann doch einige Jahre gedauert, ne? Bis sich das wieder so aufgebaut hat. Ja, sicher. Mhm. Das erste Jahr ist so gut wie gar nichts passiert. Wie war das eigentlich damals? Du warst ja noch Jugendlicher oder Kind. Mhm. Wie viele Jahre hattest du da hauptsächlich gelitten an der Krankheit, an der Magersucht? 2, 3 Jahre rum. Erinnerst du dich noch, wie das so anfing? Das ist ja nur sehr ungewöhnlich, dass ein Junge mit 12 Jahren oder 11 Jahren magersüchtig ist. Ich habe einfach, wenn ich gegessen habe, ich fühlte mich zu dick, obwohl ich eigentlich auch wusste, ich bin nicht zu dick. Aber wahnsinnig, dass man als 11-Jähriger das schon so denkt. Ich fühle mich zu dick. Ja, irgendwie schon, aber ich weiß auch nicht mehr. Als du damals mit mir geredet hast, mhm. Hat das dann direkt danach angefangen, dass du versucht hast, ein bisschen zuzulegen, oder hat das dann schon auch eine Weile gedauert? Ja, ich habe halt dann die ganze Nacht nachgedacht darüber und so. Und da habe ich halt schon angefangen zu essen und ungefähr 2 Monate später habe ich mit Inliner bekommen. Mhm. Angefangen. Und dann habe ich halt gemerkt. Aber das Ganze hast du geschafft ohne Psychologe und ohne Arzt? Ja, den Psychologen hatte ich anfangs. Den hattest du anfangs? Mhm. Ja, du hattest mich auch gefragt, ob ich einen haben wollte. Da sag ich, brauche nicht, aber. Ja. Aber nur der wusste auch was davon. Also, ja. Das war, weil meine Mutter ist verstorben und deswegen hatte ich den bekommen. Mhm. Ne? Aber da musst du da jetzt auch eigentlich tierisch stolz auf dich sein, ne? Dass du das geschafft hast. Ja. Ja, und ich muss auch allen sagen, man sollte nie die Hoffnung aufgeben. Absolut. Das ist schon eine tolle Leistung, vor allen Dingen in dem Alter, das so geschafft zu haben, finde ich erstaunlich. Hast du das Gefühl, dass du ein normales Verhältnis heutzutage zum Essen hast, oder denkst du doch noch immer ein bisschen nach? Ich denke immer noch nach. Ja. Ist also vielleicht auch gar nicht wegzukriegen, aber damit kann man ja leben. Ja, aber ich esse halt viel Süßes. Ja. So, sozusagen mein Hobby geworden. Ja, und dadurch kommen die Funde auch so auf die Knochen. Ja. Ja. Also, ich finde es klasse. Ganz toll, Christoph. Freue mich sehr, dass du nochmal angerufen hast und mir das erzählt hast. Und wünsche weiterhin alles Gute. Und bleib so, wie du bist. Jetzt bist du optimal, finde ich. Jo. Ne? Alles Gute. Jo. Vielen Dank, Domian. Tschüss, Christoph. Ciao. Tschüss. So, im Fernsehen läuft der Vorspann. und wir warten noch ein paar Sekunden und dann sage ich ja guten Tag und dann geht's richtig los. Da sind wir alle zusammen. Ja. So. So, ihr lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch jetzt auch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier ein bisschen schon angefangen im Radio. Jetzt seid ihr auch da, ich freue mich sehr darüber. Wir haben eine freie Themennacht, das ist ja üblich so, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ihr könnt mich anrufen, Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ganz wurscht über was, Ernstes oder was weniger Ernstes. Wenn ihr mich sprechen wollt, ruft an. Kostet nichts, ist eine freie Telefonnummer. Es geht jetzt weiter mit Marion. Marion ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Marion, um was geht's? Ja, um was geht's? Um das Thema Frigidität geht's bei mir. Mhm. Das heißt, du bist es? Ich vermute es. Ja, das ist halb und halb, sagen wir es mal so. Bei der Selbstbefriedigung nein und beim Geschlechtsverkehr ja. Hast du einen Freund? Mann, ich bin sogar verheiratet. Wie lange schon? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? Mhm. Und geht das jetzt schon anderthalb Jahre so? Sechs Jahre, seitdem ich das erste Mal Geschlechtsverkehr hatte. Ich bin 22, hatte das erste Mal mit 16 Geschlechtsverkehr, hatte auch schon wechselnde Partner, hab immer gedacht, die wären dran schuld. Irgendwann, ja gut, man gibt dem Partner die Schuld, man gibt sich die Schuld, man sucht die dollsten Gründe, woran das liegen könnte. Ja. Das heißt im Klartext, dass du nie Lust auf Sex und am Sex hast mit deinem Partner oder mit Partnern? Gut, das ist halt, ja, Lust ist schon da, um Gottes Willen. Ich mache unheimlich gern Sex, nur das Problem ist, da kommt es nie zum Orgasmus. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Es kommt aber zum Orgasmus, wenn du alleine bist. Ja. Wenn du das mit dir alleine machst. Ja. Weiß dein Mann, mit dem du jetzt anderthalb Jahre verheiratet bist, um dieses Problem? Ja, der weiß davon. Ja. Wie lange kennst du ihn schon? Zwei Jahre. Mhm. Wie geht er damit um? Ich stelle es mir sehr schwierig vor, als Partner zu wissen, hier, meine Frau kriegt keinen Orgasmus. Bin ich daran schuld? Ne? Das war am Anfang ziemlich schwer. Also ich habe es ihm versucht zu erklären. Ich habe gesagt, der Sex mit dir ist wunderschön. Ich komme halt nur nicht zum Orgasmus. Und er ist sogar schon so weit gegangen. Er hat mittendrin dann aufgehört und hat gesagt, ja, wenn du keinen kriegst, dann will ich auch keinen haben. Mhm. Und ich sagte, das ist ja auch mit Sinn und Zweck der Sache. Ne? Ja, und ich habe halt irgendwie auch Probleme damit, ihm dann zu sagen, hier, wie sieht's aus mit einem Vorspiel? Dann kannst du das irgendwie, ja, mir beim Vorspielen Orgasmus machen. Nur das Problem ist halt einfach, ich denke dann immer, mein Gott, so lange, wie der dann machen muss, dann tut ihm die Hand weh. Oder sonst naja. Das ist schon blöd. Hast du denn mal mit ihm zusammen beispielsweise masturbiert? Mm-mm. Wäre doch mal ein Weg. Dass du quasi ihm das zeigst, wie du es bei dir selbst machst. Ja. Wobei ich weiß, es ist natürlich nicht nur eine rein technische Sache, sondern es ist auch eine Sache, was im Kopf abgeht. Aber dennoch, gibt es da so eine Scham, so schon auch eine Schamgrenze bei euch, dass du sagst, das möchte ich nicht mit meinem Freund so machen und meinem Mann so machen? Eigentlich ja nicht mehr. Wir reden ja auch über alles, über wirklich alles. Und wir haben auch gesagt, mein Gott, wir sind verheiratet, wir haben auch keine Geheimnisse vor uns. Und wenn ich dem das so sagen würde, würde er sagen, Schatz, das ist doch kein Problem. Nur für mich innerlich ist es ein Problem, mich zu überwinden und zu sagen, hier, ich lege mich vor ihm hin und zeig ihm, wie er es machen soll. Also ich meine, das vielleicht, ich weiß, ist ja nur so eine Idee, die ich erst mal ausgesprochen habe. Vielleicht könnte das diese ganze Kruste aufbrechen, in der du da gefangen bist. Es ist ja schon erstaunlich, dass es alleine funktioniert, aber dass es nicht mit einem Mann funktioniert. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt. Also ich habe mal gelesen, dass es Frauen gibt, die sind eher klitorisbezogen und die anderen, die reagieren eher darauf, anderweitig stimuliert zu werden. Mhm. Und ich habe halt auch bei mir gemerkt, wenn ich mit ihm schlafe, ist es halt so, dass sein Penis nicht an meine Klitoris kommt. Und es ist halt so, ja Gott, ich merke kaum was. Ich merke wirklich kaum was. Es könnte ihm dann ja vielleicht gelingen, wenn er zumindest die Technik sich abgucken könnte von dir, dass er dich mit der Hand oder mit dem Mund befriedigen kann. Ja gut, mit dem Mund, das ist bei ihm so eine Sache. Der hat da mal eine ganz, ganz negative Erfahrung gemacht und das ist für uns aber auch okay. Also okay. Dann wird gesagt. Dann mit der Hand. Ja. Ne? Das wäre doch zumindest ein Ansatz, den ihr mal ausprobieren könntet. dass du ganz offen bist und dass man auch ich alleine. Weiß er das? Das weiß er, ne? Dass du auch ab und zu mal masturbierst. Ja, darüber reden wir. Besonders, er ist ja im Moment nicht da, also er ist im Moment längere Zeit im Ausland und wir sprechen auch ganz offen drüber. Außerdem ist das doch ein tolles Vorspiel. Da macht ihr beiden einfach mal zusammen so eine richtige Onanie-Session. Ne? Und das kann ja übergehen dann auch in einen, vielleicht einen tollen gemeinsamen Erotikkontakt. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, wie verrückt das jetzt auch klingt, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich ihn eventuell überfordern könnte. Aber glaube ich nicht, nee. Ich glaube, dass er auch, ich könnte, also ich wäre dankbar, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre und du würdest mir so ein Angebot machen. Weil das ein neuer Weg ist und er ist ja auch neugierig. Ihm liegt ja auch sehr viel daran, dass du es schön hast und dass du dich richtig gut fühlst. Das sagt er auch. Siehst du? Das sagt er ja auch. Also ihr müsst erstmal alles ausprobieren, bevor ihr Psychologe oder sowas überlegt, was ihr selbst machen könnt. Ja, wir sind ja noch jung, mein Gott. Eben. Ja, eben. Das ist halt blöd. Es gab schon so viele Diskussionen und Streits deswegen jetzt die letzte Zeit, weil ich auch zu ihm gesagt habe, boah, wann kapierst du das denn nicht? Und hin und her. Also da wird man irgendwann, gut, er kann ja nichts dafür, ja. Nur er weiß ja, ich habe ihm auch erzählt, ich hatte noch nie mit einem Mann zusammen einen Orgasmus und das wusste er auch. Und er hat gemeint, ja, aber ich schaff's, ja. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, wenn du schon mit dem Thema schon so dran gehst, dann kommt das vor wie ein Wettrennen. Genauso sehe ich es auch. Wenn er schon sagt, ich aber schaff's, so funktioniert das nicht. Der schafft das nur, wenn du ihm das Händchen hältst, zum Beispiel. Ja? Wenn du ihm die Hand führst, vielleicht ist das der goldene Weg. Du hast wahrscheinlich selbst auch schon sehr viel drüber nachgedacht. Ja, Gibt es vielleicht irgendeine ernste Ursache auch in deiner Vergangenheit, in der Kindheit, dass du etwas gebremst bist? Hast du irgendwas Unangenehmes mal erfahren? Gut, ich muss dazu sagen, in meiner Ex-Beziehung, ich war vor der jetzigen Beziehung vier Jahre mit jemandem zusammen, der mich in dieser Zeit, ja Gott, ja gezwungen kann man jetzt sagen, ich habe freiwillig mitgemacht, auf Sachen angesprochen habe, wo ich jetzt im Nachhinein überlege, ob das nicht eventuell ein bisschen, ja sagen wir mal, in die homosexuelle Ecke gehen würde und wo ich damals mitgemacht habe und gesagt habe, ja, es ist okay, nur wo ich mich jetzt im Nachhinein sehr viel schäme. Verstehe ich nicht so richtig. Wie soll das gehen? Ihr wart ein Paar oder hat ja noch jemanden dazu genommen? Nee, und zwar, Gott, ja, um ein bisschen ins Detail zu gehen, er hat mich halt damals gefragt, ob es mir was ausmachen würde, ihn oral zu befriedigen und ihn andererseits wieder mit einem Vibrator anal zu befriedigen, gleichzeitig oder auch halt mit dem Mund. Das muss nicht unbedingt homosexuell sein. Ja, nur, ja. Es hat dir damals nicht gefallen und du hast dich ein bisschen überfordert gefühlt. Ja, doch. Mhm. Ja, weil die Beziehung bestand nachher nur noch aus Oralsex seinerseits und aus gar keinen normalen Sex mehr. Du meinst, dass das vielleicht auch eine Ursache ist, was du den klassischen Geschlechtsverkehr anbelangt, ein bisschen verkrampft warst oder einfach dicht gemacht hast? Ja. Gehen wir noch weiter nach vorne, so in der Kindheit oder so. Ist dir nicht irgendwas Schlimmes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich weiß nur, dass ich schon immer, wenn es ums Thema Sex ging, etwas, sagen wir mal, ja, seltsam reagiert habe. Mir ist es bei meinem jetzigen Mann passiert, dass er mal auf mir gelegen hat und hatte überhaupt keine bösen Absichten und Gott, wie es halt war, mir waren beide angezogen und er hat sich halt nur im Rhythmus bewegt, weil es ihn halt angetörnt hat, sich an mir zu reiben. Und ich habe mich da so unangenehm gefühlt, dass ich gesagt habe, hier, wir müssen aufhören und ich war am Heulen gewesen und ich konnte selber nicht erklären, warum. Ich konnte selber nicht erklären, warum, ich weiß es auch heute nicht. Ich habe versucht, in meiner Verwandtschaft zurückzugehen, aber es weiß keiner. Es kann mir keiner was sagen. Meine Frage gerade hat natürlich den Hintergrund, ob du als Kind irgendwann vielleicht was Schlimmes erlebt hast. Ja, also einen sexuellen Missbrauch erlebt hast, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich es wüsste. Ich habe die Vermutung schon gehabt. Ich war sogar schon, wie bekloppt man irgendwann noch wird bei einem Wahrsager. Und der hat mir gesagt, es ist was passiert, aber nicht so schlimm, wie du es dir vorstellen kannst. Da bin ich ja toll. Na gut, der Wahrsager soll vielleicht auch nicht die richtige Adresse sein, um sowas rauszukriegen. Eben. Also, zwei Ideen. Die Idee Nummer eins habe ich gerade formuliert. Ich würde sagen, das versucht ihr beiden mal. Ne? Dass du ihm das mal vorführst. Ist ein bisschen aufregend, musst du machen, hinterher ist es wahrscheinlich grandios. Ja, ich hoffe es doch. Ne? Und die zweite Idee ist, ich möchte schon, dass du ein paar Worte noch mit meiner Psychologin redest. Ja. Wenn du dir da selbst nicht so ganz sicher bist, ob vielleicht mal irgendwas Übles passiert ist, ist das eigentlich für mich schon so ein bisschen, so ein kleines Signal. Muss nicht sein. Man muss auch nicht alles immer so vielleicht in die schlechte Richtung interpretieren. Dennoch möchte ich, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin der Heide redest, okay? Ist in Ordnung. Ich bedanke mich vielmals. Dann legst du auf und die Heide ruft dich gleich an. Ist gut. Alles super. Gute. Ja, tschüss. Gleich Schwarz. Tschüss. Sabrina, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sabrina. Ja, wir haben vor 6 Wochen mal miteinander gesprochen. Mhm. Erzähl mal kurz was zum Thema. Ja, mein Thema ist, vor 12 Wochen jetzt ist meine Tochter gestorben. Ja. Und zwar waren das Zwillinge. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ja, jetzt erinnere ich mich, ja klar, ja. Mhm. Und ich habe auch mit einem Psychologen von dir gesprochen. Und was ist denn da für ein Krach bei dir im Hintergrund? Entschuldigung. hast du das Fernsehen an, oder was? Ja. Und der hat mir dann halt die Nummer von dem psychologischen Dienst gegeben. Mhm. Und dann habe ich einen Psychologen jetzt. Mhm. Und mit dem Psychologen habe ich dann halt gesprochen. Und ja, jetzt ist mein Problem, mein Psychologe hat mir geraten, mit dem Arzt zu sprechen, der mir halt diese bösen Sachen vorher gesagt hat. Mhm. Also das heißt... Wir müssen das noch mal ein bisschen aufrollen, sonst verstehen wir das alles nicht. Was für böse Sachen meinst du? Also vor der Geburt von den Zwillingen war ich im Krankenhaus wegen Vorwehen. Mhm. Und bin dann auf eigene Verantwortung nach Hause gegangen, weil ich durch dieses wehenhemmende Zeug mich halt nicht wohl gefühlt habe. Um es kurz zu sagen, man hat sich gefühlt wie ein Drogensüchtiger, der Drogen braucht. Mhm. Und bin dann auf eigenen Wunsch nach Hause. Mhm. Und dann sagte der Arzt zu mir, ist ja eh egal, wenn ein stirbt, sind ja 2 Kinder. Mhm. Durch diesen Satz habe ich erstens Schuldgefühle ohne Ende. Ja, ja. Und obwohl ich weiß, durch die Obduktion von meiner Tochter, dass ich nicht schuld bin, mhm. aber die Worte von ihm, die haben sich tief reingefressen. Mhm. Also wir sagen dann nochmal, dass ein Kind ist gestorben. Ja, und mein Sohn ist aber gesund. Der ist gesund, genau. Der ist gesund, mhm. ja. Ich meine, dieser Satz, das ist ja, du hast ihn mir damals ja auch gesagt, dieser Satz ist ja unglaublich, ne? Ja. Dass ein Arzt so etwas sagt, wenn eins stirbt, dann haben wir immer noch eins übrig. Genau. Mhm. Und der Arzt hat auch während dem Aufenthalt im Krankenhaus nicht einmal mit mir gesprochen, sich entschuldigt oder überhaupt mich angeguckt oder so. Er ist immer stumm an mir vorbeigegangen. Mhm. Ja, Was für ein Arzt? Was sagt der Psychologe jetzt genau? Ja, der Psychologe hat mir geraten, mit dem Arzt zu sprechen. Mhm. Aber den Mut dazu habe ich nicht. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was ich zu ihm sagen sollte. Mhm. Der Psychologe meint wahrscheinlich, dass in die Richtung gehend, dass diese Konfrontation mit dem und dir gut tut, dass du das rauslassen kannst, dass dir das gut tut. Ja, aber... Andererseits weiß ich auch nicht, wenn du so eine Sperre dagegen hast und auch so eine Unsicherheit, ob das ein guter Ratschlag ist, weiß ich nicht. Ja, ich habe ja so eine Wut. Also ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich den Arzt jetzt nochmal sehe. Mhm, mh, mh. Aber wir stellen uns das mal vor, du triffst den wirklich an, du hast einen Termin, du machst ganz normal einen Termin im Krankenhaus und den kriegst du da auch und dann sitzt du da in der Praxis oder in seinem Behandlungszimmer oder was auch immer und sagst dann, sie werden sich erinnern, ich bin die und die und sie haben das damals zu mir gesagt. Mhm. Und gibst deiner Empörung so richtig Ausdruck und beschimpfst ihn, sagst egal was du willst, aber lässt so richtig deine Gefühle raus. Eigentlich ist das nicht schlecht. Ja, aber halt, das hat ja dann auch rechtliche Zwecke dann hinterher, wenn ich jetzt meine richtige Wut an ihm auslasse. Nein, du musst ja nicht... Ja, aber so eine Wut habe ich in mir. Mhm. Also ich weiß nicht, was ich dem sagen würde. Also ich habe so eine Wut, am liebsten würde ich dem ganz ehrlich eine scheuern. Mhm. Ja, vielleicht gibt es auch noch eine Mittellösung, dass du diesem Mann, diesem Arzt einen Brief schreibst. Mhm. Und diesen Brief von jemandem gegenlesen lässt, vielleicht von einem Psychologen oder was ich, dass man dir rechtlich da nichts hinterher, dass man dir nicht da irgendwelche Vorhaltungen machen kann, dass er nicht wegen Beleidigung oder so dich belangen kann. Den Brief habe ich schon geschrieben. Den hast du schon geschrieben? Ja, aber ich traue mich den nicht abzuschicken. Hat den jemand schon gegengelesen? Ja, meine Schwester. Mhm. Also da sind keine Beleidigungen oder so, da ist halt Weißt du, man kann ja jemanden, man kann jemanden so treffen, wenn man sachlich, kritisiert. Und ich habe ihm gesagt, also ich habe ihm in dem Brief geschrieben, dass er sich dreimal überlegen sollte, so einer Frau sowas nochmal zu sagen. Mhm. Und halt, wie ich mich jetzt fühle, wie ich die Zeit durchlebt habe. Mhm. Und ja, an sich, ich finde den Brief selber auch nicht schlecht. Also ich beleidige ihn nicht, ich mache ihn halt in dem Sinne nur halt wieder ein neues schlechtes Gewissen, dass er sich daran erinnert, was er eigentlich zu mir gesagt hat. Und das ist doch die richtige Lösung. Wenn du das Gefühl für dich hast, ich bin ja nicht stabil genug, vor dem zu stehen, wer weiß, vielleicht raste ich aus und ich sag Dinge, wofür der mich dann hinterher anzeigt oder ich schmeiß die ganze Büroeinrichtung irgendwie um oder sowas, dann ist das mit dem Brief nicht wirklich die optimale Lösung. Lass ihn nochmal gegenlesen von irgendjemand anderem, dass wirklich keine Beleidigung drin steht, sondern deine Empörung wirklich dein Entsetzen über das zum Ausdruck kommt, was er da gemacht hat, und dann weg mit dem Brief. Und ich glaube, dass es dir gut tun wird, Sabrina. Wirklich, ja. was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Im Prinzip habe ich das Größte schon verloren, das ist schon richtig. Ja, natürlich. Aber du hast jetzt zu gewinnen, zumindest, dass du eine gewisse Erleichterung empfindest und dem Mann das wirklich dann auch hingelegt hast, vor die Füße geschmissen hast, was du empfindest und was deine Meinung ist. Mach es, ich finde ja. Ja, meine Schwester hat zu mir gesagt, ich sollte ihm den Brief vielleicht auch noch selber in die Hand drücken. Ja, gut. Aber dann musst du aber auch dann gehen direkt danach. Ja, das meinte sie auch. Ist egal. Das ist, finde ich, fast schon egal. Wenn du ihn in die Hand drückst, besteht vielleicht die Gefahr, dass dann doch irgendwie ein kleines Wort, ein Gespräch entsteht, ein Wortgefecht und du dann doch Dinge tust, die du hinterher bereust. Und das darf ja nicht sein. Mhm. Und in dem Brief kannst du das halt völlig absichern, diese Sache. Mach es. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch ein bisschen Post präsentieren. Und in dieser Post geht es diesmal nur um die Prominenz. Um prominente Menschen. Und ich kriege zuerst mal mein Fett weg und werde heftig kritisiert. Ja, fangen wir mal an. Nämlich mit Janette aus Euskirchen. Die schreibt: Hallo Domian, ich respektiere deine Sendung sehr. Sie ist eine wichtige Institution im deutschen Fernsehen geworden. Ich nehme dir deine Anteilnahme und dein Mitgefühl auch absolut ab. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wie kann ein Mann wie du, der auch noch so eng mit Hella von Sinnen befreundet ist, so feindlich gegenüber Alice Schwarzer eingestellt sein? Deine Bemerkungen über Frau Schwarzer am Anfang dieser Woche haben mich fast vom Stuhl gehauen. Sie hat doch so viel für uns Frauen gemacht. Und du jubelst diese hohle Kunst, dieses hohle Kunstprodukt Verona Feldbusch hoch. Das finde ich peinlich. Nun gut, aber ich werde trotzdem deine Show weitergucken, weil du ja auch so vielen Frauen hilfst. Jeanette aus Euskirchen. Angelika aus Memming, 27 Jahre alt, schreibt: Lieber Domian, ich gucke seit Jahren deine Sendung. Sie ist ein kleines Juwel, versteckt in der Nacht. Aber wie kannst du nur Werbung für Harald Schmidt in deiner Show machen? Ich war entsetzt. Ich halte von diesem Zotenreißer überhaupt nichts. Es sind immer Minderheiten und Schwächere, die er ins Visier nimmt. Und er ist absolut frauenfeindlich eingestellt. So einen findest du gut? So, dann die allgemeinere Abteilung. Miriam, 23 Jahre alt, aus Aschaffenburg, schreibt: Du hast neulich in deiner Sendung über Dieter Bohlen gesprochen. Meine Meinung zu diesem Typ ist, ich finde ihn absolut grottig. Und jede Frau, die sich mit ihm einlässt, ist für mich eine Schlampe. Warum machen die Medien nur so einen Riesenwirbel um den? Markus aus Baden-Baden, 19 Jahre alt. Hallo Domian, ich fand es voll peinlich, dass Dirk Bach vor 2 Wochen beim Deutschen Fernsehpreis im Fummel aufgetreten ist. Würdest du auch solche Weiberklamotten anziehen in einer seriösen Sendung? Nein, Markus, ich würde es nicht tun, weil es zu mir auch nicht passt und ich käme auch, glaube ich, ziemlich lächerlich und affig rüber. Ich fand den Auftritt von Dirk Bach allerdings sehr, sehr, sehr schrill und toll und mir hat er gut gefallen. Und es ist beim Publikum, wie man das da mitkriegen konnte, da in dem Saal ja auch sehr gut angekommen. Und Marc aus Kiel schreibt: Hi Domian, ich wollte dir einfach nur mal mitteilen, dass ich eigentlich nur 3 Fernsehfritzen richtig gut finde. Das bist du, das ist Stefan Raab und das ist Oliver Pocher von Viva. Meine Traumschau wäre, ihr drei zusammen vor der Kamera als Gastmoderatorin einer Volksmusiksendung. Das finde ich eine tolle Idee und da wäre ich sofort dabei. Musikantenstadel, ne, oder sowas würden wir dann machen. Stefan und Oliver und ich. Jürgen, 47 Jahre. Ich grüße dich herzlich. Guten Morgen. Ja, guten Abend, Domian. Und was geht's? Oder guten Morgen. Ich wollte einfach mal was loswerden. Ich habe hin und wieder mal deine Sendung gesehen und finde dass Thema Sexualität in der Partnerschaft von dir vollkommen überbewertet wird. Mhm. Empfehlungen, dass die Partner sich sexuell irgendwie zurechtfinden sollten, finde ich einfach vollkommen überzogen. Mhm. Ich selbst, wie gesagt, bin 47, meine Frau ist auch 47 und wir haben noch ganz, ganz selten Sex. Ja. Selten, damit du dir ein Bild machen kannst, einmal im halben Jahr. Das ist wirklich selten. Das ist wirklich selten. Wie lange seid ihr zusammen? Ich bin jetzt 21 Jahre verheiratet. Lange Zeit. Lange Zeit. Mhm. Und ich muss sagen, ich empfinde das überhaupt nicht als schlecht. Mhm. Weil ich habe eine ganz, ganz tolle Partnerin. Wir reden. Weißt du, Jürgen, um es gleich vorweg zu sagen, wenn du das so empfindest und deine Partnerin auch, finde ich das auch überhaupt nicht schlecht. Ich finde es nur in dem Moment schlecht, wenn einer der Partner darunter leidet. Weißt du? Wenn ihr beide euch arrangiert habt und du sagst, okay, wir haben unseren Sex früher gehabt und haben uns ausgetobt und haben es jetzt ab und zu mal schön miteinander, uns reicht das, finde ich okay, finde ich völlig respektabel. Wirklich, hast du mich missverstanden? Mhm. Ist es denn auch so, dass du auch keine anderen Gelüste hast, so insgeheim, dass du doch mal gern mit einer anderen Frau mal was Neues oder so? Doch, natürlich, ich bin auch ein Mann, ne? Ja, also das schon. Ja, natürlich. Unterdrückst du da was für dich? Ja. Ah. Würde ich schon sagen. Ja. Ja, und ich lebe meine Sexualität für mich mit mir selbst aus. Ja. Und muss man dann offen sagen, denkst natürlich auch an andere Frauen und nicht nur an deine Frau währenddessen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Natürlich. Macht sie das auch? Redet ihr darüber? Da reden wir nicht drüber. Mhm. Mhm. Da reden wir nicht drüber. Mhm. Das ist für uns, wir haben es nie thematisiert. Für uns war die Frage, partnerschaftlich zusammenzuleben, viel, viel wichtiger als Sexualität. Mhm. Und ich glaube auch, das sollte einfach von deiner Seite mal mehr, wirklich mehr in Forderung gestellt werden. Ja, bedauere ich, wenn das so missverstanden. Partnerschaftlich zu sein, sich seine täglichen Nöte und Ängste oder Freuden, ja, die zu teilen, mhm, dem anderen wirklich Hilfe zu sein in seinem täglichen Leben, das macht sich doch nicht nur an Sexualität fest. Absolut nicht, ja. Viel, absolut viel nicht. Andere Dinge, ja. Ärger mit Kollegen, Ärger auf der Arbeit, Ärger beim Autofahren oder was auch immer an Kleinigkeiten im, mhm, Leben sein mag, das zu teilen, Übereinstimmung auch zu finden, mhm, in Haltungen zum Leben. Jürgen, alle Türen stehen offen. Du rennst offene Türen bei mir ein. Ich stimme dir vollkommen zu. Wir haben wahrscheinlich noch nicht oft solche Fälle in der Sendung gehabt, deshalb ist ein anderes Bild rübergekommen. Ich habe den Eindruck, glaube ich, viel mehr Partnerschaften gibt, in denen das so existiert, mhm, und die aber überhaupt nicht zu Worte kommen, dass die überhaupt nicht registriert werden. Umso besser, dass du angerufen hast. Dass nach außen dieses Bild entsteht, dass Sexualität in der Partnerschaft das bestimmende, mhm, Merkmal ist. Und das ist eigentlich, und das wollte ich einfach mal sagen, das, ja, ist falsch. Also dieses Modell, was du gerade beschrieben hast, ich bin mit meiner Frau über 20 Jahre verheiratet. Wir sind ein tolles Paar, wir lieben uns heiß und innig, wir haben die Sexualität runtergefahren, aber du lebst die für dich, das was du an Sehnsüchten hast, für dich alleine aus. Ja, ich kann es von meiner Frau einfach nicht verlangen. Meine Frau, so, ist eine Frau und ich bin ein Mann. Und, mhm, eine Frau hat nicht die sexuellen, mhm, Aktivitäten, wie ein Mann die nun mal hat. Ist das so für dich klar, für dich arrangiert innerlich, dass du sagst, ich würde nie meiner Frau fremd gehen, auch wenn ich andere Gelüste habe? Ich gehe meiner Frau nicht fremd. Ja, definitiv nicht. Definitiv, mhm, nicht. Wir gehen beide auf Partys, mhm, und flirten. Ja. Vollkommen eine klare Sache. Ja. Wir flirten, wir stehen nebeneinander, ja, und flirten heiß mit anderen. Ja. Aber wir wissen, wo Schluss ist. Bettgeschichten gibt's nicht. Ende. Also Jürgen, und das ist dann an der Stelle auch spaßig. Wir kommen von der Party nach Hause und können so erzählen, Mensch, ja, dieser Flirt hat richtig Spaß, ja, gemacht. Es macht ja auch Spaß, mal wieder zu sehen, dass man noch auf dem Markt ist. Aber man muss sich nicht gleich vermarkten. Ja. Also, wir reden zwar hier viel in der Sendung über Sexualität und ich rede auch gerne darüber, aber es darf wirklich nicht der Eindruck entstehen, und das ist wirklich nicht meine Auffassung, dass Sexualität zu hoch bewertet soll, bewertet werden soll. Ich finde diesen Standpunkt, ich sag's nochmal, den du hast, und wenn der ehrlich so empfunden ist und deiner Frau, bei deiner Frau auch, finde ich völlig akzeptabel und gut. Ich finde es gut. Dann bin ich sehr glücklich, das von dir zu hören. Ja. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Ja, danke und schönen Gruß an deine Frau. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Ginny. Hi, hier ist er, Ginny. Hallo. 25 Jahre alt. Ja. Heißt du wirklich Ginny? Wie bitte? Heißt du wirklich Ginny? Nee, das ist ein Kürzel von meinem richtigen Namen. Ach so. Ich kenne ja nur, aber das ist 300 Jahre her, ich kenne ja nur die bezaubernde Ginny. Ja, davon hat meine Mutter auch, deswegen hat meine Mutter auch dieses Kürzel genommen. Das hat mir so gefallen. Das ist ja sehr süß, ja. Ginny, um was geht's? Ja, also ich bin 25, ich bin alleinerziehend und ich finde einfach nicht den richtigen Partner. Wie alt ist dein Kind? Die ist jetzt 11 Monate, also die wird jetzt bald ein Jahr. Und wo ist der Vater, der Papa von der Kleinen? Der hat sich verabschiedet. Schon bevor sie geboren wurde? Ja, wir waren schon getrennt und dann habe ich gemerkt, also ziemlich spät gemerkt, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann, ja, also auf die Schwangerschaft kam von ihm keine Reaktion, jetzt auch auf den Vaterschaftstest nicht. Ach, und er kümmert sich auch gar nicht um die Kleine? Nee, gar nichts. Also bis jetzt kam noch keine Reaktion, nichts. Hat er sie denn überhaupt schon mal gesehen? Vom Gericht mal kurz, aber er hat sie nicht mal angeschaut. Mhm. Das ist bitter, finde ich. Ja, es ist bitter, aber ich kann ihn nicht dazu zwingen. Ja, natürlich, ja. Die Türen stehen ihm offen, wenn er sie sehen will, kann er sie jederzeit sehen, weil ich kann meiner Tochter nicht den Vater vorenthalten. Ich möchte es auch gar nicht, aber wenn von ihm keine Reaktion kommt, kann ich es nicht ändern. Nein, du kannst es nicht erzwingen, das ist völlig richtig. So, jetzt bist du alleinerziehend und auf Partnersuche. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wobei du jetzt in den ersten Monaten wahrscheinlich auch nicht viel Zeit dafür gehabt hast, ne? Ich habe meine Mutter und wo die Kleine dann so 3 oder 4 Monate alt war, haben wir es so eingerichtet, dass sie über Nacht bei meiner Mutter bleibt und einmal im Monat oder sogar zweimal im Monat. Du konntest gut auf die Rolle gehen? Ja. Ja. Das Problem ist nur, ich bewege mich überwiegend in der schwulen Szene. So ein Fehler. Ja, aber ich habe halt nur schwule Freunde. Ich will mal sagen, Ginny, das ist doch super frustrierend für ein Mädel. Ja. Da siehst du diese wunderbaren Boys und sie sind eigentlich unerreichbar. Genau. Vielleicht gehst du der Hoffnung nach, dass der eine oder andere bisexuell ist. Auch gibt's auch, ja. Gibt's auch, aber gibt's auch. Nun auch nicht so sehr oft in der schwulen Szene. So, da haben wir schon den ersten Fehler. Erzähl mal weiter. Ja, es ist halt so, dass ich lerne dann schon, also es gibt dort auch Heteromänner. Es ist nicht so, dass es eine Schule dort gibt. Wenige. Und es sind eigentlich auch ganz nette, aber das wäre dann halt nur so One-Night-Stand oder so. Also es wäre nichts, es würde nichts Richtiges dabei rauskommen. Mhm. Also nichts Festes. Also die Heteromänner, die in Schulen kneifen oder Diskus gehen, die wissen natürlich ganz gut Bescheid, weil die wissen, dass die schönsten und hübschesten Frauen meistens in den Schulen Diskotheken auftauchen. Ja, das weiß ich auch. Ja. Ja, du hast keine anderen Freunde, keine Hetero-Freunde, mit denen du in Hetero-Diskotheken gehen kannst oder in gemixte Diskotheken zumindest? Ja, früher hatte ich die schon, also wo ich noch auf Partys ging und so, aber jetzt ist es, die haben sich alle nicht abgewandt, aber der Kontakt ist verloren gegangen. Gut, aber du bist erst 25 Jahre alt, das heißt, da musst du dir irgendwie einen neuen Kreis aufbauen. Ich finde das wirklich ganz entscheidend, dass du so ein bisschen die Szenerie, du musst ja nicht ganz rausgehen aus der schwulen Welt, da kann man ja wunderbar feiern, das ist ja auch toll alles, aber dass du so zweigleisig zumindest fährst. Mhm. Also das Problem ist halt, wenn ich wegkomme, also ich wohne halt in der Nähe von Stuttgart und ich habe halt keinen Führerschein und wenn ich dann mal rauskomme, dann halt nur durch meinen Kumpel und der Schule. Das Problem ist dann, ja. Aber dann könntest du doch vielleicht in einen anderen Laden gehen und ihr verabredet euch irgendwie für die Nachhausefahrt. Nee. Es gibt, glaube ich, in Stuttgart auch eine Hetero-Disco, ne? Oder? Es gibt mehrere. Okay, also das Problem musst du irgendwie für dich lösen. Aber das ist ja sonnenklar, dass du, wenn du nur in schwule Diskotheken gehst, schwerlich einen Partner finden kannst. Wo liegen die Ursachen noch? Was meinst du? Vielleicht, dass ich meine Ansprüche einfach zu hoch stecke. Also er muss toll aussehen. Er muss einen grandiosen Charakter haben. Also der Charakter ist mir sehr wichtig, ja, weil ich bin da ziemlich oft auf die Schnauze gefallen. Ja. Bist du auch noch berufstätig? Nee, ne? Moment nicht. Nein, im Moment bin ich im Mutter-Kind-Projekt. Und aber ich gucke gerade, dass ich, also ich möchte nicht die ganzen 3 Jahre zu Hause bleiben, weil... Was hast du denn vorher gemacht? Ich habe Zahnarzthelferin gelernt, aber dadurch, dass man da halt sehr wenig verdient, habe ich dann umgesattelt als Verkäuferin oder so. Aber das möchte ich nicht mehr, weil das ist... Das bringt mich nicht weiter und ich bin dann schwanger geworden und dann habe ich halt angefangen, musste ich halt anfangen, mein Leben zu ändern. Also ich habe vieles in meinem Leben wieder in Ordnung gebracht, sei es meine finanzielle Situation, denn dass ich schwanger geworden bin, war in meiner Situation, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber das ist jetzt alles wieder... Ich habe es hingekriegt und habe mich aufgerafft und habe alles in Ordnung gebracht. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Partner. Ja gut, aber der fällt ja nicht so einfach vom Himmel. Nee, also ich meine, ich gehe auch so mit meiner Tochter irgendwie mal ins Café oder... Aber du wirkst ja nun wirklich sehr aufgeschlossen und sehr kommunikativ. Ja, ich bin auch sehr aufgeschlossen, aber das ist halt irgendwie... Und die Stimme, klingt auch so, als wärst du... sehr ansehnlich und sehr hübsch. Oh, danke. Glaube ich, könnte ich schwören. Also ich hatte noch nie Probleme, einen Partner zu finden. So. Aber ich habe halt gemerkt, dass es mit einem Kind, also sobald die Männer hören, Kind, klar. Das ist alles ein bisschen, schon einen Rückzieher. Völlig klar, das ist ein bisschen schwierig alles. Aber du musst jetzt halt ein bisschen geduldig sein. Du musst am Ball bleiben. Du musst es immer und immer wieder versuchen. Vor allen Dingen, das ist ja nur das A und O. Du musst unter Leute gehen. Aber das tust du ja auch. Aber, und, da kommen wir nochmal auf das gerade Besprochene zurück, du musst auch unter Leute gehen, wo du auch wirklich eine reale Chance hast, dass du einen Freund, einen Partner finden kannst. Ja, wenn mir dann mal einer gefällt und der zeigt dann auch Interesse, dann, ich weiß nicht, also, ich krieg's nicht mehr hin wie früher. Ach, das glaube ich nicht. Ich bin da irgendwie gehemmt. Nein, das glaube ich nicht. Wenn wirklich jemand da ist, den du nett findest und der dich auch nett findet, wird das schon funktionieren. Da muss man jetzt nach vorne schauen und einfach immer wieder baggern und ackern und es wird dann schon gelingen. Ganz sicher. Ganz sicher, Jenny. Was wirst du machen? Du kannst dich ja nicht zu Hause einigeln und jammern. Das geht ja auch nicht. So ein Typ bist du auch nicht. Nein, ich bin eigentlich eher der Typ, der dann auch auf die Jungs zugeht. Genau. Aber kein Aber. Kein Aber. Ich will kein Aber hören. Kein Aber. Und nächstes Wochenende, na jetzt ist ja schon Wochenende, planst du irgendwas für morgen, übermorgen? Morgen? Morgen bin ich ziemlich viel unter Leuten, also morgen gehe ich wieder weg, ja. Ja, aber ich hoffe nicht... Also wieder in meine Szene. Ja, dann musst du wirklich von wegkommen. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, ich bin so wohl dort. Und dann kriege ich von dir eine Karte, wenn du, wenn es zum ersten Mal jetzt wieder geklappt hat, okay? Versprochen. Ich bitte darum. Alles Gute, Jeannie. Danke. Toi, toi, toi. Tschüss. Ciao. 1.38 Uhr und 8 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Silke 27 begrüße ich jetzt herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Silke. Hi. Dein Thema, was geht's? Ich glaube, ich bin zu lebendig für die Männerwelt. Was heißt das? Also das heißt eigentlich so viel. Ich habe meinen letzter Freund, dem war ich nicht allzu lang zusammen, der hat mit mir Schluss gemacht, weil ich seiner Meinung nach zu lebendig bin. Also ich denke, das heißt so viel. Ich meine, das weiß ich ja von mir allein. Ich bin, ich mache gerne Party, aber so alles halt eigentlich in Grenzen. Ich bin überaktiv. Ich mache gerne Spaß, habe eigentlich schon immer gute Laune. Also es gibt ganz selten, dass ich schlechte Laune habe. Und wenn, dann nie vor anderen, das eigentlich zu Hause. Wie lange warst du mit dem letzten zusammen? Also ich, das war nicht lang, knapp 3 Monate. Ja. Aber ich glaube, also da es ja ein Bekannter von meinem Freundeskreis ist, mhm, und er mich eigentlich auch kannte und mich auch die letzte Zeit dann kennengelernt hat, ich, mhm, glaube, das hat ihn ja eigentlich imponiert an mir. Mhm. Also du bist, ich merke das schon, wie du das jetzt erzählst. Du bist, mhm, eine Powerfrau. Ja, auf jeden, mhm, Fall. Ja, du gehst... Im Privatleben, auf Arbeit, also ich brauche Stress auf Arbeit. Und immer auf 150. Ja, genau, genau. Was machst du beruflich? Ich, Restaurantfachfrau habe ich gelernt und arbeite, okay, in Frankfurt am Main in einem Hotel. Aha. Dort habe ich eine Bar übernommen, wo aber im Moment halt sehr ruhig ist, außer wenn Messe ist, ja? Ja. Und, aber ich meine, da ist, in diesem Job ist das natürlich auch toll, ne? Wenn man so kommunikativ ist, wenn man an der Bar arbeitet. Ja, das, ne, dass man mit den Gästen in Kontakt kommt, dann mögen die Gäste, wenn man plaudern, ja, kann. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe dann auch kein Problem, bis um 4, 5 aufzuhaben. Also so lange wie ich habe ja meistens auch immer Spaß. Nur, ja. Weißt du, hat man das, ich muss dich einfach immer so unterbrechen, weil du bist ja der Wasserfall, da muss man einfach mal zwischendurch reingehen. War das immer schon so, dass die Männer das so signalisiert haben, hey, du bist mir eine Nummer zu krass und zu doll und zu stark und zu vital? Oder wird dir das jetzt erst so richtig bewusst? Also, dass ich will nicht angeben oder so, aber dass ich manchen Männern überlegen war, das habe ich halt schon selber mitbekommen, aber eigentlich mir nie einen Kopf darüber gemacht. Hast du schon mal einmal einen Mann gehabt, wo du sagst, wow, der hat mich in der Hand, das ist so, wie ich es gern möchte? Nein, eigentlich weniger. Ich habe einen kennengelernt, aber den kann ich nicht haben. Warum nicht? Er ist verheiratet. Ach so. Und hat 3 Kinder. Ach so. Aber es geht ja eigentlich, und meine letzte längere Beziehung, die war fast 3 Jahre. Da war, mhm, wurde ich so ein bisschen unterdrückt, also da konnte ich nicht so sein, wer ich war. Mhm. So sehr, dass eigentlich meine Mama auch gesagt hat, sie mag ihre alte Silke zurückhaben. Mhm. Mhm. Aber also da hast du dich für den Mann runtergeschraubt. Ja, aber da habe ich halt gedacht, das ist Liebe und das muss so sein. Mhm. Ja, das macht, mhm, man nicht alles, mhm, für die Liebe. Mhm. Und jetzt ist halt so, ich komme halt wieder auf das Level zurück, wo ich vorher war, ja, und bin auch eigentlich froh, weil ich habe halt schon halt darunter gelitten, dass ich nicht so sein konnte, wie ich immer war. Ja, ja. Und es war auch nicht schlimm, dass die Beziehungen zu Ende waren, weil die auch noch nicht fest genug war. Es ging würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, du bist nicht nur eine sehr vitale Frau, sondern du bist auch eine sehr starke Frau? Ich denke schon, ja. Ja, siehst du, und das ist nämlich das Problem. Das ist das Problem von allen starken Frauen, dass sie mit der Lupe suchen müssen nach Männern. Ja. Dass sie die wirklich wie die Nadel im Heuhaufen. Dann, das ist aber schlimm. Also ich finde, er hat mich damit echt getroffen, weil die meisten Freunde, die ich habe, sind alles Männer. Mhm. Ich komme super klar mit denen, ich habe Spaß, aber die wollen alle nichts von mir. Und ich bin. Weißt du, warum die nichts von dir wollen? Weißt du, warum durchschnittlich, die, ne? Nee, weißt du, warum die nichts von dir wollen? Weil die Angst vor dir haben. Ja, die haben Angst vor dir. Das nervt mich ab. Ich bin wirklich auf der Suche jemanden. Die Männer wollen letztendlich das Püppchen haben. Ja, sie wollen die Frau haben, die sie auch formen können. Und wenn eine Frau dasteht, wirklich in voller Kraft, da schrecken die zusammen. Das gibt's nicht. Das ist so. Aber das macht mich fertig. Ich habe in meinem Umfeld ein paar Frauen dieser Art. Mhm. Und weiß sehr, sehr, sehr gut, was da so abgeht und welche Schwierigkeiten da anzutreffen sind für diese Mädels, gute Männer zu finden. Die sind ganz rar gesät, diese Männer. Ja, und wo findet man die? Tja, das kann ich ja nicht sagen. Das ist ein Zufall. Ich kann nur sagen, dass du dich damit abfinden musst, dass deine Suche sehr mühsam ist und sehr frustrierend sein wird. Ja. Das merke ich schon. Ich habe einen super tollen Typen kennengelernt, 2 Nächte lang uns unterhalten, Spaß gehabt, aber nichts mehr. Mhm. Und was auf einmal ist vorbei. Mhm. Ich höre nichts mehr von dem, und das macht mich krank. Also ich bin im Moment, ich sehe mich halt auch nach einer Beziehung. Ja, ja. Und das ist also... Die haben einfach Angst. Weniger klar jetzt. Die haben Angst, dass du sie, salopp gesagt, einfach in die Tasche stecken kannst. Ne? Und das kannst du auch. Ich denke schon, ja. Ja, das glaube ich auch. Das mache ich jetzt. Ich habe sehr, sehr wenig aufmunternde Worte. Ich finde einfach, ich stehe absolut auf so starke Frauen, muss ich so sagen. Deswegen gefällt mir das so, wie du bist, und deshalb liebe ich auch meine Freundinnen um mich herum, die so sind. Aber ich kann dir nicht viel Mut machen, weil es einfach wenige Männer gibt, die das wollen und dann da auch richtig damit umgehen können. Ganz wenige nur. Also eins weiß ich, ich mache mich... Die meisten Männer wollen beschützen. Und dich braucht man nicht beschützen. Nee, du beschützt dich selbst. Ja, genau. Ja. Das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Nein, aber nimm es doch einfach auch mal von der positiven Seite. Es ist doch toll, wenn man so eine starke Frau ist. selbstbestimmt ist, wenn man klar seinen Weg geht, wenn man diese ganzen Sachen, wo sich viele Frauen vielleicht mit rumschlagen müssen, einfach nicht hat, sondern dass dir die Männer auch nichts vormachen können, dass du die in die Tasche steckst, ist doch erstmal ganz toll. Ja, mit Sicherheit, aber ich bin auch einsam dadurch, ne? Ja, das ist die Kehrseite davon. Ja. Da kann man einfach nur hoffen, ich meine, du bist in der Metropole, du arbeitest in einem Hotel, da sind viele Leute, dass man einfach nur die Hoffnung damit verbindet, dass der eine oder andere doch mal da reingeschwemmt wird in dieses Hotel, der dir Paroli bieten kann und der sagt, wow, das ist aber eine scharfe Braut, die will ich haben. Okay, dann muss ich halt weiter schauen. Muss jetzt durch, da hilft auch nichts, das zu bedauern, ist so, sei stolz, dass du so bist und hoffen wir für dich, dass bald einer vorbeischaut. Okay, also, ich Liebe. Sag doch mal Bescheid, ne? Mach das bitte. Ciao, Silke. Tschüss. Susanne, 62 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Also mein Alter 62 spielt keine Rolle jetzt, sondern ich habe so ein Problem, Graffiti. Graffiti? Ja. Bist du eine Graffiti-Sprayerin? Nein, ich selber nicht. Nein, ich selber nicht. Das wäre schon sehr schrill mit 62. Das wäre schrill, ja. Nein, so weit sind wir noch nicht. Nein, aber mein Sohn sprüht und schon seit Jahren eigentlich, seit 9 Jahren. Ja. Und wie alt ist denn dein Sohn? Ja, der ist jetzt 22. Ja. Und er fiel auf schon mit dem 13. Lebensjahr und kam dann mit der Polizei schon in Kontakt und ist dann nochmal mit 17 erwischt worden und dann jetzt kürzlich, das sind die Taten, von denen ich jetzt weiß. Mhm. Es kann natürlich noch viel mehr gewesen sein und er hat mich vielleicht gar nicht informiert. Und jetzt war gestern hier bei uns eine Hausdurchsuchung. Also aufgrund von einem begründeten Verdacht. Ja, also was haben die gesucht? Die haben Spraydosen gesucht, oder was? Spraydosen und Skizzen gesucht und... Ja, also er wohnt bei euch im Haus noch, ne? Wohnt noch bei uns. Mhm. Und kamen sie morgens um 7 zu 4 Mann hoch und haben das eben, sein Apartment da... Ja. Untersucht von der ersten bis zur letzten Ecke. Und haben die was gefunden oder was mitgenommen? Ja, sie haben was gefunden und mitgenommen, dann Computer mitgenommen, alles mitgenommen. Aber dann muss es ja schon ziemlich heftig sein. Ich denke auch. Ne? Ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn es eine Hausdurchsuchung schon gibt, dann müssen ja schon... was sagt er denn dazu, der junge Mann? Ja, das ist eben das Schlimme. Also ich habe ja nun jahrelang ihn da begleitet und habe das also versucht noch ein bisschen, einigermaßen zu unterstützen, obwohl ich ihm immer gesagt habe, ich heiße es nicht gut. Ach, du hast es noch unterstützt? Unterstützt nicht. Ich habe ihm gesagt, pass mal auf, dann gehen wir mal zu legalen Flächen und arbeiten da mal ein bisschen und ich guck mal zu und ob du es kannst. Und dann habe ich ihn auch ein bisschen gelobt. Dann haben sie auch an der Schule gemacht. Und aber du hast ihn nicht unterstützt, dass er illegal ist? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, okay. Also du hast ihn versucht, so davon von wegzukriegen, von der Illegalität. Ja, ne? Ja. Also hier darf man, mach es hier. Ne? Ja. Und dann habe ich ihn auch zum Haus der Jugend geschickt und da konnte er dann auch sprühen. Mhm. Und dann habe ich ihm so ein Fernkurses für Comiczeichnung ermöglicht und das hat er dann auch durchgemacht. Und jetzt ist er inzwischen so weit, dass er, also Montag fängt er jetzt an eine Kunstschule geht. Dann habe ich gedacht, jetzt ist er endlich langsam über den Berg und wird sich jetzt auf andere, bessere Bahnen. Ja. So, und jetzt... Pustekuchen, jetzt kam die Hausdurchsuchung. Sag mal, wie oft ist er bestraft worden schon? Also bestraft worden ist er noch keinmal. Mit 14, da war er eben kurz unter 14, da war er nicht strafmündig. Mhm. Und dann mit 17, da hat dann so ein Vater von so einem einflussreichen, der ist ziemlich einflussreich, der hat sich einen guten Anwalt geholt und dann sind die alle Mann reingewaschen worden. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt eben dieser Fall... So, jetzt aber nochmal die Frage, du hast ja mit ihm wahrscheinlich danach gesprochen, was sagt er, was vorgefallen? Was sagt er, ganz sonderbar, also ich zeige natürlich meine Enttäuschung, dass er mein Vertrauen auch irgendwie natürlich missbraucht hat und dass er auch so gegen unsere Moralpredigten, die er jahrelang gestattet hat, überhaupt, das hat ja überhaupt nicht gefruchtet, das ist einfach... Nein, ich meine, was meint er jetzt konkret? Da muss jetzt ein konkreter Fall vorliegen, hat er davon erzählt? Nein, er sagt immer, komisch, ich werde immer angehalten, das liegt bestimmt daran, dass ich so einen alten Golf habe, so. Ja, das ist ja nur albern, deshalb gibt es keine Hausdurchsuchung. Nein. Ist er denn im Moment zu Hause bei dir? Jetzt im Augenblick nicht. Aber er ist so da im Prinzip. Ja. Mhm. Ja. Und du hast dann weiter auch nichts gehört danach, nach dieser Hausdurchsuchung. Er musste nicht mitkommen zum Beispiel. Doch, mit Fingerabdrücken noch und so. Ach, das auch noch. Mhm. Und da kam also er dann noch dann... Er hält hinter dem Berg mit irgendetwas, ja, bin sicher. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das weiß ich nun auch. Ob, obwohl er mir immer gesagt hat, er malt legal und macht nur legal, wenn überhaupt und so. Mhm. Naja, und dann habe ich ihn natürlich zur Rede gestellt und habe gesagt, hör mal, das ist doch nun bekannt, dass du, ja, dass das eine Sachbeschädigung ist und fremder Leute Eigentum. Und da sagt er eben, und er wäscht sich eben rein, es kommt überhaupt nicht an bei ihm, was man sagt. Dann sagt er, ja wieso, die Bahnen sind doch alle jetzt super beschichtet, die brauchen wir bloß abzuwaschen, das ist gar keine Sachbeschädigung, das ist nur Verschmutzung. Na toll. Ja. Aber wir zahlen es alle letztendlich alle irgendwie mit, ne? Haben und ihm jahrelang erzählt, das weiß er alles. Und jeder von uns würde sich bedanken, wenn man ein Haus hat und es schön angestrichen hat und da kommt irgendjemand und sprüht seinen. Ja, ja. So, du hast mich jetzt angerufen, warum? Ich habe dich angerufen, weil ich jetzt, also erstens mal wissen möchte von dir oder, also ob, also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ob ich ihn jetzt richtig bestrafen soll und ihn richtig fallen lassen, richtig auf die Nase fallen lassen soll. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie die Auswirkungen sind, wenn das natürlich Hunderttausende von Marken sind. Wie würde das denn aussehen, wenn du ihn richtig fallen lassen würdest? Ja, also was ich bisher getan habe, ist, ich habe seinen Geldhahn abgedreht. Das heißt, ich habe sein Konto geleert. Also das heißt, er lebt absolut von dir, von euch? Ja. Ja? Ja. Wie viel kriegt er im Monat? Gar nichts. Er kriegt gar nichts, aber er hat eben viel verdient im Zivildienst und hat jetzt noch eine Erbschaft gemacht von seiner Tante und dieses Geld gibt er fröhlich aus. Gut, aber das kannst du ja ihm ja dann nicht in Geld dran zudrehen. Habe ich aber gemacht. Aber das ist doch sein Geld, das ist auf seinem Konto. Ja, Pech. Habe ich aber gemacht. Aber du hast die Vollmacht über sein Konto? Nein, aber ich habe es irgendwie durch so einen Trick gemacht. Aha, na gut, ja. Ne? Also er hat jetzt keinen Pfennig mehr auf dem Konto. Den Hahn habe ich ihm abgedreht. Und das Geld für sein Auto, das kriegt er von seinem Vater. Und mit dem werde ich auch noch sprechen, dass er ihm diese Versicherung und so weiter nicht zahlt. Also die Frage ist, du sagst, wenn ich ihn richtig fallen lassen soll, in Sachen Geld, oder willst du auch noch, gedenkst du auch irgendwie Aussagen zu machen bei der Polizei? Naja, das ist meine Frage eben. Eigentlich, da er moralisch irgendwie nicht ansprechbar war bislang, habe ich gedacht, wenn er kein Geld hat, dann muss er ja arbeiten. Und wenn er arbeitet, kann er nicht sprühen. So. Ja, so einfach ist manchmal die Rechnung auch nicht, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Obwohl ich dazu tendiere, ohne jetzt die ganzen Einzelheiten noch zu kennen von dir, ich tendiere da auch zu der härteren, sehr harten Gangart. Denn was du erzählt hast, klingt schon sehr, sehr, sehr provozierend. Ja. Und jetzt ist wirklich irgendwas vorgefallen, wo es nicht mehr zum Spaßen ist. Dass der junge Mann, der wahrscheinlich auch sehr verwöhnt ist, wohnt bei der Mama im Apartment, habe ich gerade schon gehört. Ja, ich bin nicht im Keller, aber gut. Na gut, aber er wohnt zu Hause und hat das Geld und den Erbschaft, weiß ich was alles. Dass er auch mal kapiert ein bisschen, wo der Weg lang geht. Ja, und darum wollte ich ihn jetzt kurz halten. Ja. Und sagen, der kriegt nur noch was in Naturalien. Also Brötchen kriegt er. Ja. Und wenn er dann zur Schule geht und sagt, ich muss Mensa essen haben, sage ich, nimm dir ein Brot mit. Also würde ich jetzt gar nicht mehr ihm überhaupt einen Pfennig in die Hand geben. Nur, was ich muss das nochmal sagen, was ich nicht richtig verstehe. Er ist 22 Jahre alt, hast du. Er hat eine Erbschaft gemacht. Er ist ein erwachsener junger Mann. Ja. Das heißt, diese Erbschaft fließt auf sein Konto. Ja. Das kapiere ich nicht, wie du dann dieses Konto schließen kannst. Ich habe das Konto nicht geschlossen. Also es gehört gar nicht hin. Er war in Mexiko und hat zwischen Abitur, zwischen Zivildienst und Studium hat er eine Mexiko-Reise gemacht und da hat er meine Visakarte bekommen. Als Vertrauen habe ich ihm das Vertrauen entgegengebracht und habe gesagt, pass mal auf, dann überweis mir mal deine Gelder auf mein Konto. Ach, ich verstehe. Na? Ja. Und so hatte ich dann das Geld. Das habe ich ihm allerdings zurücküberwiesen, weil ich ja sage, das ist sein Geld. Ja. Und nachdem das jetzt vorgekommen ist, habe ich bei der Post gesagt, pass mal auf, ich habe mich verbucht. Ach so. Aber sehr geschickt. Ja. Und hat er denn dein Vertrauen nicht missbraucht mit der Visakarte in Mexiko? Nein, das ist alles gut gelaufen. Ja. Ne? Aber ich kann verstehen, dass du sauer bist. Ja, sehr enttäuscht. Also mehr und wenn die Polizei in dein Haus kommt, deine Wohnung, wäre ich auch sauer. Absolut sauer. Es ist peinlich und das hat man noch nie erlebt. Also, ja. So, also, jetzt geh mal ruhig, leg mal einen harten Gang ein und mal gucken, wie der Knabe darauf reagiert. Finde ich schon. Ja, der harte Gang ist aber noch, ich meine, ich kann ihn, das ist ja meine persönliche Bestrafung, wenn ich ihm dann den Geldhahn zudrehe. Das Thema Bestrafung, also Verhandlung zum Beispiel, ich würde vielleicht nicht gegen ihn aussagen, könnte ich natürlich. Ich weiß auch zum Beispiel, er hat mir in seinem blinden Vertrauen dann jetzt auch gesagt, dass er die richtig belastenden Sachen bei Freunden untergestellt hat, gar nicht hier zu Hause. Nicht? Also wo er wirklich auffällt. Ich weiß nicht als Mutter, was ich jetzt, wie ich mich zu verhalten habe. ich bin so dagegen und ich bin so enttäuscht, dass er eben trotz der jahrelangen Ermahnung eben und mir immer beteuert, ich male nur legal und so weiter. Und ich meine, es ist natürlich eine harte Sache, gegen den eigenen Sohn auszusagen. Ja. Andererseits könntest du ihn vielleicht auch unter Druck setzen und sagen, wenn das nicht das und das nicht passiert, dann sage ich aus. Ich glaube, ich würde das auch nicht machen für mein eigenes Kind, in dem Fall. Also wenn ich wüsste, es handelt sich um 10.000 Mark, würde ich sagen, ja, sage ich gegen ihn aus. Aber ich weiß eben, ich habe so gehört, dass eine allein die Reinigung einer Wachsteinwand ungefähr 10.000 kostet. Also ich würde ihn noch mehr ins Gespräch jetzt mal nehmen. Er sagt nichts dann. Also, ja, vielleicht doch. Na gut, aber in dem Moment, wo du sagst, pass auf, hier so und so, ich werde aussagen, wenn das und das nicht passiert oder wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Die Wahrheit ist, finde ich, erstmal das Allerwichtigste, dass du darüber Bescheid sagst. Ne? Ich meine, das wäre vielleicht der erste Schritt, dass du sagst, Junge, ich lege alles auf den Tisch, wenn wir beide nicht erstmal Tacheles reden miteinander. Ja. So, und dann entscheidest du weiter. Ja? So, jetzt hat auch noch meine Psychologin mitgehört. Ich will auch noch, dass eine Fachfrau dazu vielleicht dir auch noch was sagt. Ach so, das wäre nett, ja. Na, das wäre gut. Ja. Dann legst du bitte auf und die Heide ruft dich nochmal an. Ach, das ist ja prima. Vielen Dank, Domian. Das ist aber nett von dir. Alles Gute, Susanne. Ja, tschüss. Tschüss. Andrea, 36. Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Ja, um was geht's? Ja, es geht darum, ich habe am Dienstag erfahren, dass ich Vater werde. Meine Freundin ist gerade mal 17. Ist am Anfang ihre Lehre. Und die Mutter weiß es wohl, so wie sie mir heute sagte, der Vater noch nicht. Und der Vater schlägt sie wohl zwischendurch ab und zu mal, wenn sie zu spät nach Hause kommt oder irgendwie was. Und da habe ich ihr schon vorgeschlagen, ich sag, pass auf, Freundin, ich komme mal mit. Ich sag, wenn er Theater macht, hau ich ihn um. Ich sag, er hat dich nicht einfach zu schlagen. Und wenn er jetzt weiß nicht, wie er drauf... Gehe ich gleich mal dazwischen, Andreas. Halte ich nicht für eine kluge Lösung. Dass du jetzt da hingehst und wiederum dem Vater eine auf die Nase knallst. Ja, aber jetzt mit dem Hintergrund, sie ist ja schwanger und wenn er nicht weiß und er sie schlägt. Dann sie ist 17 Jahre alt, sie ist kein Kind mehr, sie ist bald eine erwachsene junge Frau. Ja. Ich finde, dass sie dann auch erstmal den Eltern sagen sollte hier, Leute, ich bin schwanger. Ja, wie gesagt, die Mutter weiß es. Ja, oder warum sagst du es nicht ihrem Vater? Ja, ich glaube, sie traut sich noch nicht so, weil vorgestern ist ja Opa verstorben. Ja gut. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie ihn jetzt zum Vater, die war ja heute hier, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, dann habe ich sie wenigstens dann umgebeten, ich sag, pass auf, dann... Weißt du, Andreas, wenn du da hingehst und den auch irgendwie schlägst, kann es natürlich sein, dass es eskaliert und diese Art von Gewalt, oder überhaupt Gewalt, ist nie eine Lösung für ein Problem. Ja, das stimmt, ist richtig. Du weißt nicht, wie das da wieder ausgeht, das ist alles nur Horror. Letztendlich lass auf jeden Fall die Finger davon. Wichtig ist, dass deine Freundin ihren Eltern sagt, was los ist. Zweitens finde ich sehr wichtig, wenn der, ich sage jetzt mal sehr despektierlich, wenn der Alte nicht aufhört, das Mädel zu schlagen, was ja auch schon ein Unding ist, egal ob sie schwanger ist oder ob sie nicht schwanger ist. Ja, genau. Dann hol sie da raus, dass sie nicht mehr bei denen wohnt. Das ist gerade das Problem, was ich habe. Ich bin reisender Angestellter. Und ich habe zwar keine Wohnung, nichts und Wo soll ich das Mädchen hinholen? Gut, dann gibt es aber... Mannschaftswagen? Nee, aber dann gibt es aber auch noch immer Mittel und Möglichkeiten, auch über staatliche Stellen, dass sie eine Unterstützung bekommt und irgendwo in eine WG einziehen kann oder in ein betreutes Wohnen, bis sie 18 ist. Also da gibt es schon Mittel und Wege. Kann ich dich gleich gerne auch noch ein bisschen weiter aufklären. Denn das ist ja kein Zustand. Hast du denn die Sorge, dass der Vater ausklingt, wenn er jetzt auch noch erfährt, dass sie schwanger ist? Ja, weil sie hatte wohl vor ein paar Jahren mal ein Verhältnis mit einem Junge. Und da wurde sie wohl auch schwanger und da hat er ihr ins Gesicht gehauen, wie sie das erfahren hat. Ja, aber nun ist sie ja nur schon 17 Jahre alt. Ja. Und vor ein paar Jahren war sie vielleicht 14 oder sowas. Ja, das weiß ich nicht. Da hat sie mir noch nicht drüber gesagt, wie alt sie da war. Wie lange seid ihr beide denn eigentlich schon ein Paar? Wir sind jetzt seit dem 15. 6 Monate zusammen. 6 Monate. Und dann muss sie schon gleich schwanger werden. Ist ja nur auch wieder nicht das Gelbe vom Ei, sage ich dir. Ja, ist richtig. Das hat mich ja auch gewundert, zumal sie regelmäßig ihre Pille nimmt. Aber du hast natürlich auch eine Verantwortung, ne? Ja, das ist selbstverständlich. Und du bist ein erwachsener Mann von 36 Jahren. Ja, aber ich hatte auch keine Kondome mehr da und dann haben wir gedacht, weil sie auch die Pille nimmt. Ja. Aber die Kondome, so Kondome kann man sich überall in jeder Ecke besorgen quasi. Ja, gerade nachts ist es ein bisschen schwer. Ja. Also, wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück, wegen der Möglichkeiten, die vielleicht deine Freundin hat, wenn sie aus der Familie rauskommt. Okay? Ja. Alles gut, Andreas. Wir legen auf, wir rufen gleich mal. Tschö. Ja, tschö. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfgang Spikowski, Roland Lohr, Gunther Papels, Pamela Koppay, Dirk Winhüsen, Heinrich Stanzig und Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Zwänge und Rituale. Das ist euer Lieblingsthema, abgestimmt bei nachtlager.de. Und Donnerstag heißt das Thema Schönheitschirurgie. Ich wünsche euch ein gutes und ein schönes Wochenende. Bis Montag. Bis dahin. Ciao.